Traum, den träum ich nicht nur nachts. Und wenn es Nacht ist, dann hält er mich wach. Erst siehst du mich nicht an, ich sehe nichts als dich. Mein Blick liegt auf dir, Baby, spürst du mich? Du bist noch weit entfernt, trotzdem bist du nah. So fremd und so vertraut, schon beim ersten Mal. Was du denkst, kann ich hören, flüster dir ins Ohr. Wenn du fliehst, dann bleib stehen, hab keine Angst davor. Sag mir, wovon du träumst, wenn du mich siehst. Sag mir, wovon ich träum, wenn du bei mir bist. Sag mir, wovon du träumst, wenn du mich siehst. Sag mir, wovon ich träum, wenn du bei mir bist. Deine Hand auf meine Haut, du brennst dich in mich ein. Ich spüre dich von innen, ich bin nicht allein. Ich sehe, was du sagst, ich fühle, was du hörst. Gedanken sagen mehr als Worte, die man schwört. Du weißt, wenn es beginnt, gibt's kein Ende mehr. Doch denke die Geschichte nicht vom Ende her. Ich habe einen Traum, der hält mich wach. Träumst du ihn heute mit mir oder schläfst du in der Nacht? Sag mir, wovon du träumst, wenn du mich siehst. Sag mir, wovon ich träum, wenn du bei mir bist. Sag mir, wovon du träumst, wenn du mich siehst. Sag mir, wovon ich träum, wenn du bei mir bist. Sag mir.